Ihr schreibt 100.000 Lines, aber ohne Stichelei. Yeah. Weiß gar nicht, was ihr wollt, ihr habt den Gucci-Taschen-Style. Ihr braucht mich gar nicht anzurufen, denn ich habe keine Zeit. Bruder, wenn du Battle willst, dann kommt auch als Gegner dazu und ich mache dich lang. What? Wenn ich mit Rap werde, dann habe ich im Hintertürchen auch noch meine Panzer getankt. Ist gar kein Problem, denn ich ballere dich voll mit Teilen, die dich auseinandernehmen. Und wenn du dann auf deine Boote liegst, dann könntest du mich mal in meinem Panzer sehen. Gib mir das Mic und ich spiel wie ne weniger Geld an den Boxen, denn das ist kein billiger Rap für die Masse. Wir kennen dich besser, denn du hast eine witzige Pillermann. Gib mir das Mic und ich spiel wie ne weniger Geld an den Boxen, denn das ist kein billiger Rap für die Masse. Wir kennen dich besser, denn du hast einen witzigen Pillermann. Kommst mit Gucci Sandalen, Hoodie von Prada und denkst du besser der Pate. Doch ich kann dir sagen, du bist gar nichts weiter als eine verschissene Made. Laberst von Manie und Drogen verdicken und triffst aber nicht mal den Takt. Jetzt halt deine Fresse und hör auf zu rappen, sonst check ich die Fresse gleich ab. Gib mir das Mic und ich spiel wie ne weniger Geld an den Boxen, denn das ist kein billiger Rap für die Masse. Wir killen dich besser, denn du hast einen witzigen Pillermann. Du bist nicht witzig, du bin am Ermittler und nur dafür kann der Kämpfen das Spaß. Denn du bist einzig allein eine Schande und landest bald samt deiner Clique im Knast. Das ist Alpha, du hast keine Ahnung. Bitches kriegen eine Ladung. Schieb dir doch dein Mic ins Arschloch, das ist meine Meinung. Gerade dicker hast du deine Tage. Was soll denn das scheiß Gelaber? Gucci Taschen, Muschis klatschen, dicker, mach doch kein Theater. Irgendwann kommst du bloß raus, wie meine Scheiße, das wär doch ein Traum. Digga, dann regnet es Asche und so meine Taschen und alles, was du so nicht brauchst. Das ist Cheesy mit dem Kamikaze, easy so wie Money Mark. Und schießen mit dem Panzer grad auf alles wie die Mafia. Gib mir das Mic und ich spiel wie ne weniger Geld an den Boxen, denn das ist kein billiger Rap für die Masse. Wir kennen dich besser, denn du hast einen witzigen Pillermann. Gib mir das Mic und ich spiel wie ne weniger Geld an den Boxen, denn das ist kein billiger Rap für die Masse. Wir kennen dich besser.